Erster Jahwe sprach zu Mose, zweiter sende Männer aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben werde, ihr sollt aus jedem Stamm einen Anführer entsenden, dritter Mose entsandte sie daraufhin aus der Wüste Paran, wie Jahwe es befohlen hatte. Alle diese Männer waren Anführer der Israeliten. Vierter dies waren ihre Namen, aus dem Stamm Ruben kam Samua, der Sohn Zakurs. Fünfter aus dem Stamm Simeon kam Safat, der Sohn Horis. Sechster aus dem Stamm Juda kam Kaleb, der Sohn Jephunnes. Siebter aus dem Stamm Issachar kam Igeal, der Sohn Josefs. Achter aus dem Stamm Ephraim kam Hosea, der Sohn Nuns. Neunter aus dem Stamm Benjamin kam Palti, der Sohn Raphus. Zehnter aus dem Stamm Sebulon kam Gadiel, der Sohn Sodis. Elfter aus dem Stamm Josef, nämlich aus dem Stamm Manasse, kam Gade, der Sohn Susis. Zwölfter aus dem Stamm Den kam Amiel, der Sohn Gemalis. Dreizehnter aus dem Stamm Asser kam Setur, der Sohn Michaels. Vierzehnter aus dem Stamm Naphtali kam Rahibi, der Sohn Wofsis. Fünfzehnter aus dem Stamm Gad kam Goyel, der Sohn Machis. Sechzehnter das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land zu erkunden, Hosea, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. 17. Mose sandte sie aus, um das Land Kanaan zu erkunden, und er sagte zu ihnen, geht hier ins Südland hinauf und steigt ins Gebirge. 18. Seht euch an, wie das Land ist und ob die Bewohner stark oder schwach, wenige oder viele sind. 19. Prüft, wie das Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und wie ihre Städte sind, ob sie in Lagern oder in Festungen leben. 20. Seht auch, ob der Boden fruchtbar oder mager ist und ob Bäume darauf stehen oder nicht. Seid mutig und bringt einige Früchte des Landes mit, es war gerade die Zeit der ersten Weintrauben. 21. Sie stiegen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis Rehob, wo der Weg nach Hamat führt. 22. Sie gingen ins Südland hinauf und kamen bis Hebron, wo Ahiman, Sesai und Talmai, die Nachkommen Enaks, lebten. Hebron war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten gebaut worden. 23. Als sie ins Tal Eskol kamen, schnitten sie dort eine Rebe mit einer Weintraube ab, die sie zu zweit an einer Stange trugen, sie nahmen auch einige Granatäpfel und Feigen mit. 24. Man nannte diesen Ort Tal Eskol wegen der Traube, die Israeliten dort abgeschnitten hatten. 25. Nach 40 Tagen, nachdem sie das Land erkundet hatten, kehrten sie zurück. 26. Sie gingen zu Mose, Aaron und der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kades und berichteten ihnen und der ganzen Gemeinde und zeigten ihnen die Früchte des Landes. 27. Sie erzählten Mose und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandt hast. 28. Es fließt tatsächlich über von Milch und Honig, und dies hier sind Früchte davon. Aber die Leute, die das Land bewohnen, sind stark, und die Städte sind befestigt und sehr groß, außerdem haben wir dort auch die Nachkommen Enaks gesehen. 29. Die Amalekiter wohnen im Südland, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter wohnen im Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Jordan. 30. Kaleb beruhigte das Volk, das gegen Mose murrte, und rief, wir wollen unbedingt hinaufziehen und es erobern, denn wir können es gut bewältigen. 31. Doch die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, riefen, wir können nicht gegen diese Leute kämpfen, denn sie sind uns zu stark. 32. Und sie verbreiteten schlimme Gerüchte über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Israeliten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, verzehrt seine Bewohner, und alle Leute, die wir dort sahen, waren von außergewöhnlicher Größe. 33. Wir sahen dort auch die Riesen, die Enakiter, die zu den Riesen gehören, und wir kamen uns vor wie Heuschrecken, und so sahen wir auch für sie aus.